2411 Kilometer im Bus. Russischer Schüleraustausch in Deutschland. Das Austauschprogramm Gastschüler in Deutschland existiert seit 14 Jahren. Es wurde vom Berliner Psychologen Peter Göbel gegründet. Ziel des Programms ist es, die Deutschkenntnisse der Gastschüler zu verbessern. Gasteltern und Schüler können während des Austausches neue Erfahrungen und Eindrücke sammeln, so Peter Göbel. Die Gasteltern werden über Zeitungsanzeigen gesucht. Interessierte Familien können Kontakt mit einem Betreuer vor Ort aufnehmen und aus den russischen Bewerbern einen Gastschüler wählen. So ist auch Familie Gabrowitsch aus Walbeck zu ihrem Familienzuwachs auf Zeit gekommen. Ich lag im Dezember krank auf der Couch und habe das Amtsblatt gelesen und da stand drin, dass dringendst Gasteltern gesucht werden. Da ich eigentlich schon früher immer so mein Geliebtheit hatte, mal so ein Gastkind aufzunehmen, habe ich angerufen. Da durfte ich sogar noch aussuchen, welches Kind ich haben wollte. Und da haben uns die Marina ausgesucht. Marina ist 16 Jahre alt, kommt aus Moskau und kennt Deutschland bis jetzt nur von einer kurzen Busreise. In den 3 Monaten ihres Aufenthalts in der Bundesrepublik will sie ihre Deutschkenntnisse verbessern und die Sommerferien sinnvoll nutzen. In diesem Jahr war die genau 2114 Kilometer lange Fahrt durch 3 Länder für die Gastschüler sehr anstrengend. Sie mussten 2 komplette Tage im Bus verbringen. Die unbequeme Fahrt will Marina lieber ganz schnell vergessen. 27. April, Sonntag, Tag der Ankunft. Ich war ungefähr um 9 Uhr aufgewacht. Der Hals tat sehr weh, obwohl ich auf speziellem Kissen geschlafen habe. Mir waren die Beine angeschlafen. Ich war ganz müde. Meine Freundin Vika hat mir gesagt, wir müssen nur 50 Kilometer bis Berlin fahren. Ich war so aufgeregt. Endlich erreichten wir die Stadtgrenze. Aus dem Fenster sahen wir alle Sehenswürdigkeiten. Berliner Bahnhof. Wir stiegen aus. Höfliche Fahrer haben den Frachtraum geöffnet und wir mussten unsere schweren Koffer selbst herausnehmen. Sämtliche Schüler aus allen 4 Bussen wurden anhand einer Tabelle auf ihre verschiedenen Städte verteilt. Drei Mädchen und ich fuhren von Berlin aus zusammen nach Magdeburg. In Magdeburg trennten sich unsere Wege. Nur noch eine Mitschülerin, auch ein Mädchen aus Moskau und ich fuhren von Magdeburg aus nach Aschersleben. Als wir in Aschersleben ausstiegen, hat meine Gastfamilie mich dort empfangen. Ich war sehr glücklich, aber ein bisschen schockiert. Ich konnte noch nicht so glauben, dass ich wirklich in Deutschland bin und werde hier noch fast 3 Monate leben. Wir fuhren alle zusammen in mein neues, vorläufiges Nachhause, nach Walbeck. Dort angekommen, habe ich meiner Gastfamilie meine Geschenke an sie aus Russland hingegeben. Dort gab es nichts Besonderes, aber für meinen Gastvater habe ich echten russischen Wodka mitgebracht. Diese ersten Tage in Deutschland waren für mich emotional sehr anstrengend. Aus diesem Grund habe ich damit gerechnet, dass es morgen nicht zur Schule gehen wird, sondern erst am Dienstag. Ich war sehr müde und schon um 9 Uhr am Abend ging ich ins Bett. Erfahrungsgemäß gibt es viele Schüler, die am Austauschprogramm teilnehmen möchten. Für den Verein Gastschüler in Deutschland ist es nicht möglich, alle Wünsche der Teilnehmer zu erfüllen. Eltern dafür zu begeistern, russische Jugendliche für mehrere Monate bei sich aufzunehmen, ist in den vergangenen Jahren immer schwieriger geworden, sagt Peter Göbel vom Verein Gastschüler in Deutschland. Lange Jahre hat sich das vergrößert. Wir haben immer mehr und mehr Gasteltern gefunden. Der Rekord war 450. Aber seit 2 Jahren geht es zurück, wird es immer schwerer, Gasteltern zu finden. Und auf der Schülerseite sind es ungefähr so jedes Jahr 500 Schüler, die sich bewerben. Manche deutsche Familien erwarten Geld dafür, dass sie einen Jugendlichen aufnehmen. Der Verein Gastschüler in Deutschland ist aber ein Sozialprogramm. Die Eltern betreuen und verpflegen die russischen Schüler ehrenamtlich. Umsonst ist so ein Austausch freilich nicht. Eltern und Schüler lernen während des Aufenthalts in Deutschland Sprache und Kultur des jeweils anderen Landes kennen. Um den Kontakt zwischen den Gasteltern und dem Gastkind herzustellen, gibt es Betreuer vor Ort. Die Gastfamilie für Marina hat Susanne Stutz gesucht. Die Berufsschullehrerin ist auch über eine Zeitungsannonce auf den Verein gestoßen. Wir hatten die guten Erfahrungen mit unserer ersten Gastschülerin. Ich war dann der Meinung, man müsste noch mehr auf diese Organisation Gastschüler in Deutschland aufmerksam machen und habe dann einen kleinen Artikel in der Zeitung veröffentlicht und so noch mehr Gasteltern gesucht. Für die Schüler ist die Fahrt nach Deutschland oft die erste große Reise ohne Eltern. Trotzdem scheuen offenbar weniger russische Schüler den Trip ins Ungewisse als deutsche Schüler, so Peter Göbel. Es gibt eine Menge Schulen, die machen Austausch, aber nur für eine Woche oder für 14 Tage. Das sind Vergnügungsreisen primär, weniger Bildungsreisen. In unserem Programm ist es so, dass sie ja ungefähr 3 Monate gehen und da gibt es kaum eine Organisation, die das anbietet. Warum das so ist? Marinas deutsche Klassenkameraden können sich vorstellen, warum Russland für einen Schüleraustausch vergleichsweise unattraktiv sein kann. Nach Russland nicht, nee. Irgendwo, wo es warm ist. England oder USA, weil ich habe halt Russisch abgewählt, weil ich in Sprachen nicht so gut bin. Ich würde mich da verirren, wenn ich da mit dem Auto rumfahren müsste, weil das ist ja riesig. Wenn man kein Russisch kann, was soll man denn da? Ich war schon in Kaliningrad mit einem Russenprojekt letztes Jahr. Sehr interessant. Lernt man mal andere Kulturen kennen. Russland, das ist nicht so mein Ding. Besonders ungewöhnlich für die ausländischen Schüler ist es, in einem fremden Land zur Schule zu gehen. Für Marina war es besonders spannend, den Unterricht am Gymnasium am Markt in Hettstedt zu besuchen. Auch neue Freunde hat sie in der Kupferstadt im Herzen Sachsen-Anhalts schnell gefunden. Nach der ersten Stunde kam ein Junge zu mir. Steffi hat mir erzählt, dass er früher in Russland gewohnt hat. Ich habe ihn begrüßt und gefragt, ob er wirklich mal in Russland gelebt hat. Und er antwortete mir auf meine Heimatsprache. Ich war sehr begeistert. Er sagte, dass er mich auch helfen kann. Mit ihm habe ich lange gesprochen. Die fünfte Stunde war die Hausaufgabenstunde und ich hatte nichts zu tun. Da kamen meine neuen Klassenkameraden und fragten mich, ob ich mit ihnen zu einem Laden gehen möchte. Es hat noch geregnet, aber trotzdem war meine Laune schon viel besser als am Morgen. Ich ahnte schon, dass ich in Deutschland Freunde finden würde. Alle waren ganz nett und freundlich zu mir. Das war mir sehr wichtig. Ich habe die Schule in Deutschland mal mit der russischen Schule verglichen. In der deutschen Schule muss man 12 Jahre lernen, in Russland nur 11. Einige russische Schulen haben eine Arbeitswoche von Montag bis Samstag und es gibt keine Hausaufgabenstunde. Die Schüler in Russland können also nicht in der Pause in den Schulhof gehen. Auch einige Fächer unterscheiden sich, zum Beispiel gibt es in manchen Schulen in Russland keine Astronomie. Ein weiterer Unterschied ist die Dauer des Schuljahres. Das russische Schuljahr geht von September bis Mai. Im Juni gibt es für die Schüler der 9. und 11. Klasse nur Prüfungen. Das Abitur machen die russischen Schüler nach der 11. Klasse. Auch die Ferien unterscheiden sich sehr voneinander. In Russland gibt es nur viermal Ferien. Die Herbstferien am Anfang November, die Winterferien Ende Dezember, Anfang Januar, die Frühlingsferien Ende März und die Sommerferien von Juni bis August. Die deutschen Schüler hingegen haben sechsmal Ferien pro Schuljahr. Nach dem Vergleich der verschiedenen Schulsysteme gefällt mir das russische System besser als das deutsche. Unterschiede in Kultur und Sprache, vor allem aber in Sitten und gesellschaftlichen Gepflogenheiten, bergen von Natur aus ein gewisses Konfliktpotenzial. Um Probleme von Gastschülern mit ihren deutschen Familien von vornherein abzuwenden, hat der Verein Gastschüler in Deutschland Regeln aufgestellt. Dazu gehört, dass sie nicht nach Hause telefonieren sollen oder jedenfalls selten, vielleicht einmal die Woche oder zweimal die Woche. Und wir empfehlen, Briefe zu schreiben oder zu faxen. Aber nicht den täglichen Kontrollruf, liebst du uns noch? Im vorigen Jahr nahm eine Gastfamilie beispielsweise ein Mädchen auf, das eine Essstörung hatte. Schließlich musste sie von ihrer Familie nach Hause geschickt werden, sagt Marina. Auch Susanne Stutz kennt die Konflikte, die auftreten können, wenn Jugendliche sich mehr als 2000 Kilometer von zu Hause entfernt in einen fremden Alltag einfügen sollen. Manchmal entstehen ganz einfach Missverständnisse. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man also miteinander redet und sofort über alles redet. Und wenn es wirklich mal so sein sollte, dass die Chemie zwischen der Gastfamilie und dem Gastschüler nicht stimmt, dann bekommt man Unterstützung vom Verein und dann finden wir eine andere Gastfamilie, eine Ersatzfamilie in dem Falle. Laut Susanne Stutz halten sich die meisten russischen Schüler aber an die Regeln. Auch Familie Gabrowitsch aus Walbeck, bei der Marina während ihres Aufenthalts untergekommen ist, hat da so ihre Erfahrungen gemacht. Da habe ich darauf bestanden, dass es einfach zum guten Ton gehört, dass man, wenn man das Haus betritt, guten Tag sagt. Ja, oder dass nachts zu Bett geht, dass man sich dann verabschiedet und sagt, gute Nacht, ich gehe jetzt ins Bett, das gehört in einer Familie dazu. Bestimmte soziale Strukturen sollte man schon einhalten, denn wir leben ja nicht nebeneinander her, wir leben ja miteinander. Wenn der Konflikt mit dem Gastschüler nicht gelöst werden kann, geht es für den Jugendlichen zurück nach Russland. Im letzten Jahr mussten 14 Schüler vorzeitig ihre Koffer packen. Um diesen Ernstfall zu vermeiden, hat Vereinschef Peter Göbel eine wirksame Erziehungsmaßnahme parat. Wenn Regeln wiederholt verletzt werden, geht der Verein Gastschüler in Deutschland den Jugendlichen an die Geldbörse. Außerdem müssen sie ja eine Wohlverhaltenskaution bezahlen. Das heißt, wenn sie sich nicht wohl verhalten, dann bleibt die Kaution bei uns. Ich freue mich ein bisschen über jeden Schüler, den ich zurückschicke, denn dann bekommt der Verein 100 Euro. Die Arbeit in einem Verein wie Gastschüler in Deutschland ist nervenaufreibend. Aber sie macht den Organisatoren laut eigenen Angaben Spaß. Sie sind stolz darauf, dass sie den Jugendlichen helfen, eine fremde Sprache zu lernen und auch neue Freunde im Ausland zu finden. Es macht mir Freude, Freude zu machen. Es sind schöne Ferien, die ich hier anbieten kann. Und ich freue mich, wenn die Jugendlichen sich freuen. Die Gasteltern wissen oft nicht, was sie mit den Jugendlichen in Deutschland unternehmen können. Dabei helfen ihnen Betreuer wie Susanne Stutz. Sie organisiert Treffen zwischen den Gastschülern, besucht mit ihnen Museen und plant Ausflüge. Wir haben aber in den letzten Jahren gemerkt, dass es den Schülern auch sehr gut tut, wenn sie ab und an mal Umgang mit anderen russischen Gastschülern haben. Und deshalb organisieren wir des Öfteren mal gemeinsame Veranstaltungen. Ich nehme dann so viele mit, wie in mein Auto reinpassen und fahre zum Beispiel mal in den Zoo nach Leipzig oder wir besuchen mal ein Spaßbad oder einen Freizeitpark. In den Pfingstferien war ich zum Beispiel zweimal mit insgesamt 7 Schülern im Heidepark Soltau. Die Gasteltern selbst zeigen ihrem Gastkind hingegen oft die eigene Heimatstadt und Sehenswürdigkeiten in ihrer Umgebung. Auch Marina hat bei ihrem Aufenthalt viel Spaß gehabt. Ich las, als meine Gastmutter Hanka von der Arbeit kam. Sie sagte mir, dass wir bald wegfahren, weil meine ältere Gastschwester Marie-Therese damals ein Konzert mit ihrer Band Atemlos auf dem Hexentanzplatz in Thale hatte. In 2 Stunden waren wir schon da. Es waren noch nicht so viele Menschen dort. Marie hatte eine Probe mit ihrer Band und wir gingen über den Tanzplatz, um alles zu besichtigen. Wir haben die Hexen und Teufel aus Stein gesehen, schöne Aussichten fotografiert und das Becktheater besucht. Das alles hat mir riesen Spaß gemacht. Am Abend waren dort viele Leute. 2 Konzerte haben zur gleichen Zeit begonnen. Auf einer Bühne spielte Atemlos, auf der anderen verschiedene Bands. Es hat mir sehr gut gefallen. Maries Stimme und ihre Band haben auf mich auch einen großen Eindruck gemacht. Tief in der Nacht, nachdem beide Konzerte schon zu Ende waren, haben uns die Organisatoren eine Lasershow gezeigt. Sie war Goethes Faust gewidmet. Das war sehr schön, aber es war schon sehr kalt und wir waren alle ganz müde. Deshalb haben wir die Show bis zum Ende nicht gesehen. Nach Hause kamen wir erst um 2 Uhr in der Nacht. Von der Reise nach Deutschland bringen die russischen Schüler vor allem Lebenserfahrung mit. Auch die Gasteltern lernen viel durch den Umgang mit ihrem Gastkind. Nicht nur über die Besonderheiten des Lebens in Russland, sondern auch über sich selbst. Vor allem, wenn man direkt Tür an Tür wohnt, sagt Marinas Gastmutter Hanka Gabrowitsch. Das ist eine schöne Erfahrung. Ja, schon alleine deshalb, weil man mit der Marina eine ganz intelligente, sehr zuvorkommende, fleißige, nette, freundliche junge Frau bei uns haben, die doch unser, sagen wir mal, eintöniges Alltagsleben noch ein bisschen bereichert. Die Unterschiede zwischen beiden Kulturen sorgen allerdings oftmals auch für komische Situationen. Marina hat schon ein paar Geschichten für ihre Freunde in Russland gesammelt und aufgeschrieben. Während der Fahrt hat sich das Gewicht fast bei allen Teilnehmern verändert. Einige von ihnen wurden zu dünn, bis zum 3 Kilogramm leichter, einige zu dick, bis zum 5 Kilogramm mehr. Das alles ist mit der Veränderung in der Nahrung verbunden. Alexander Puschkin, weltberühmter Schriftsteller und Dichter, Autor von Ruslan und Ludmila, Eugeni Onegin und anderen Werken. Einige von meinen Bekannten kennen nur das Restaurant im Zentrum der Stadt Leipzig, das den Namen Puschkin hat. 3 Monate in Deutschland mit wunderschöner Möglichkeit, deine Deutschkenntnisse zu verbessern. Was kann besser für einen Austauschschüler sein? Aber zuerst muss man 2 Tage im Bus verbringen.